Nachtrag. Der Kampf der Freimaurer gegen die Schrift, die Freimaurerei vor Gericht. Freimaurer als Prozessgegner. Erstens, der Rückzug der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Nachdem ich im April 1934 und Anfang Mai 1934 mehrere öffentliche Vorträge über den Freimaurerbund gehalten hatte, versuchte die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin am 15. Mai 1934 beim Landgericht Karlsruhe gegen mich eine einstweilige Verfügung zu erwirken, in welcher mir unter anderem folgende Behauptungen verboten werden sollten. Die drei altpreußischen Großlogen unterhielten internationale Beziehungen und stünden mit internationalen Logen des Auslandes in engster Verbindung. Die altpreußischen Großlogen hätten Geheimnisse, die nur einigen von ihnen bekannt seien. Die Mitglieder der altpreußischen Großlogen seien verpflichtet, Logenangelegenheiten nach außen hin geheim zu halten. Ferner wurde beantragt, mir gerichtlich die Behauptung zu verbieten, während des Weltkrieges habe 1915 in St. Quentin eine Verbrüderung zwischen deutschen und ausländischen Offizieren im dortigen Logentempel stattgefunden. Dass die ausländischen Freimaurer, mit denen die Verbrüderung stattfand, Offiziere waren, hatte ich nie behauptet. Vergleiche über diese Verbrüderung das vom Institut zur Erforschung der Freimaurerei Berlin herausgegebene Buch »Hoch- und Landesverrat der Feldlogen im Weltkriege 1935«. Das Landgericht Karlsruhe hat dem Antrag, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, nicht stattgegeben, sondern es hat angeordnet, dass über den Antrag zunächst in einer mündlichen Verhandlung verhandelt werden müsse. Vergleiche die Akten des Landgerichtes Karlsruhe 4 ZAV 31-34. Es sollte mir also Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden. Schon diese Anordnung des Landgerichtes genügte, um die Großloge zu veranlassen, den Antrag nicht weiter zu verfolgen. Die Großloge stellte keinen Antrag, Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen, sondern bezahlte schweigend die Kosten. Ist es nicht eine einzige dastehende Dreistigkeit, einen Antrag auf eine gerichtliche einstweilige Verfügung einzureichen, dessen Begründung so unwahr ist, dass man das Verfahren mit der Übernahme der Kosten abbrechen muss, sobald der Gegner Gelegenheit zur Äußerung erhält? Die Großloge konnte sich allerdings dem nicht aussetzen, dass über einen derartigen Antrag öffentlich verhandelt wurde, denn die Wahrheit meiner Behauptungen war ohne weiteres zu beweisen. Über die Verbrüderung deutscher und französischer Freimaurer im Weltkriege in St. Quentin, die einwandfrei festgestellt ist, hieß es in dem Antrag, was das Märchen von der Feldloge in St. Quentin betrifft, so tischt es der Antragsgegner immer wieder auf, obwohl es längst einwandfrei widerlegt ist. Zweitens. Das Ordensblatt der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln und der großen Loge von Preußen genannt zur Freundschaft in Berlin. In diesem Ordensblatt der beiden oben genannten Großlogen bemühte sich der Hochrat Freimaurer Ludwig Roman, die Schrift »Die Freimaurerei vor Gericht« zu besprechen. Die Ausführungen des Herrn Roman strotzten von Unrichtigkeiten. Ich greife nur wenige Beispiele heraus. Auf Seite 46 des Ordensblattes vom Oktober 1934 behauptet Herr Roman, in Deutschland gäbe es keinen obersten Rat des 33. Grades des schottischen Ritus. Herr Roman weiß also nicht, dass in Deutschland im Jahre 1930 die symbolische Großloge gegründet wurde, die als Großloge des schottischen Systems einen obersten Rat des 33. Grades hatte. Oder Herr Roman verschweigt diese Tatsache. Im Übrigen finden wir die üblichen Unwahrheiten. Auf Seite 13 des Septemberheftes 1934 sagt Herr Roman, die altpreußischen Freimaurer hätten das Recht, einen scharfen Trennungsstrich zwischen uns und jeder Form der nicht-deutschen Freimaurerei zu ziehen, einen Trennungsstrich auch zwischen uns und der humanitären deutschen Freimaurerei. Von der altpreußischen Freimaurerei schreibt Herr Roman, dass sie mit der Weltfreimaurerei nichts zu tun hat, wird im Besonderen noch zu beweisen sein. Auf Seite 19 sagt Herr Roman, einen Weltbund der Freimaurerei gibt es übrigens auch heute noch nicht. Ich kann hierzu nur auf den Abschnitt die altpreußischen Großlogen als Glied der Weltfreimaurerei verweisen, auf dessen Inhalt natürlich Herr Roman in keiner Weise eingeht. Die von mir nach § 11 des Pressegesetzes geforderte Berichtigung der zahlreichen Unrichtigkeiten über meine Person, die in den Ausführungen des Herrn Roman enthalten sind, hat Herr Roman nicht gebracht. Die Aufnahme der Berichtigung konnte nicht erzwungen werden, weil die Zeitschrift mit Recht verboten wurde. Nach der Feststellung des Generalstaatsanwalts beim Landgericht Berlin hat sich Herr Roman in seinen Ausführungen über die Schrift »Die Freimaurerei vor Gericht« einer Beleidigung des Richters schuldig gemacht, der die Vernehmung der Hochrat Freimaurer durchgeführt hat. Auch eine Beleidigung der deutschen Rechtspflege liegt nach Auffassung des Generalstaatsanwaltes vor. Vergleiche Akten des Generalstaatsanwaltes beim Landgericht Berlin 3 PJS 599-35. Drittens, Herr Paul Rosenthal und das Ausrufungszeichen. Im Abschnitt 7, freimaurerische Kampfesweise, habe ich mitgeteilt, dass die Große Landesloge dem Gericht volle 10 Monate nach der Vernehmung ihrer Hochgradbrüder Müllendorf und Bielig eine Erklärung einreichen ließ, in der unter anderem gesagt wurde, der 10., 11. und 12. Grad enthielten nichts Besonderes. Die Tatsache, dass diese Erklärung unter anderem von einem Herrn Rosenthal unterzeichnet war, habe ich durch ein Ausrufungszeichen besonders hervorgehoben. Ich hielt mich für verpflichtet, besonders darauf hinzuweisen, dass sich die Große Landesloge, die seit einigen Jahren völkisch sein will, in einer so wichtigen Angelegenheit von einem Manne vertreten ließ, der den jüdischen Namen Rosenthal trägt. Es ist wissenschaftlich festgestellt, dass der Name Rosenthal im 19. Jahrhundert überwiegend von jüdischen Familien angenommen wurde. Das jüdische Adressbuch Berlin vom Jahre 1828 enthielt 636 Personen mit dem Namen Rosenthal. In dem Abschnitt »Die Beziehungen der Großlogen in Deutschland zum französischen Großorient« habe ich die Tatsache, dass die große Festarbeit der Großen Landesloge im Jahre 1908, bei der sich über 400 Freimaurer aus Deutschland mit den französischen Freimaurern verbrüderten, durch Ordensbruder Rosenthal geleitet wurde. Der Sperrdruck des Namens Rosenthal hervorgehoben. Auch hier musste ich darauf hinweisen, dass an führender Stelle wieder ein jüdischer Name steht. Auch andere Gegner des Freimaurerbundes haben schon viel früher auf die vielen jüdischen Namen hingewiesen, die in den altpreußischen Großlogen vorkommen. Der ehemalige Reichstagsabgeordnete Major Henning hat am 26. November 1925 im Deutschen Reichstag eine große Rede gegen den Freimaurerbund gehalten, in der er unter anderem Folgendes ausführte. Man trifft auch so oft auf die Rede, die preußischen Logen seien ja selbst antisemitisch. Auch darüber darf ich Ihnen einmal eine kleine Stichprobe vorlesen, ein Buch vorweisend, bitte zu Ihrer Einsicht Mitgliederverzeichnis von der Royal York zur Freundschaft, wie völkisch diese Loge ist. Ich finde, nur aus dem Stegreif herausgegriffen folgende Namen. Goldheim, Rheinbacher, Haas, Zollinger, Schönfelder, Seliger, Morgenstern, Blumenthal, Goldfarb, Rubensohn, Aronson, Adler, Rosenthal, Stern, Simon, Manasse und so weiter. So sehen Sie, wie die Logen oder wenigstens einzelne Logenbrüder für ihr Ideal kämpfen, für ein Ideal, das eigentlich mit dem richtigen Namen die Vereinigten Staaten Europas genannt wird.